Chapter 6. Blättert mit mir zum 1. Timotheus 6. I want to finish this little series on finances. Ich möchte mit dieser kleinen Serie über die Finanzen nun zu einem Ende kommen. This is the third week. Wir sind jetzt in der dritten Woche. If you're visiting tonight, also wenn ihr heute Abend auf Besuch we seid, don't speak about finances every service. Wir sprechen nicht jeden Gottesdienst über die Finanzen. And I know some will think, see, the American is always talking about money. Und ich weiß, ein paar werden jetzt sagen, siehst du, die Amerikaner, die sprechen immer über das Geld. Not true. Das ist nicht wahr. It's just a short series. Nur eine kurze Serie. I was asked by people to speak on this. Und ich wurde von Leuten gebeten, über diese Sache zu sprechen. And we need to. Und wir müssen es auch. So, as I asked last week, also so wie ich letzte Woche gefragt habe, how many people would like to hear a culturally comfortable message tonight? Wie viele möchten eben heute Abend eine ganz kulturell angepasste, angenehme Botschaft hören? That if an unbeliever heard, he would say, yeah, die, I like that. Wenn es ein Ungläubiger hören würde, sagen würde, ja, das gefällt mir. Or how many people would like to just hear what the Bible has to say? Oder wie viele Leute würden ganz einfach das hören wollen, was die Bibel sagt? Okay. How many people would like to hear the culturally acceptable message? Wie viele möchten diese kulturell akzeptable Botschaft hören? It's a lot easier to preach. Es ist viel einfacher zum Predigen. So, 1 Timothy chapter 6. 1. Timotheus 6. Father, bless these words, I pray. Vater, ich bete, dass du diese Worte segnest. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. 1 Timothy 6, verse 17. 1. Timotheus 6, Vers 17. Instruct those who are rich in this present world, den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf gebiete, not to be conceited, nicht hochmütig zu sein, or to fix their hope on the uncertainty of riches, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen, but on God, sondern auf Gott, who richly supplies us with all things to enjoy, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss. Isn't that wonderful? Ist das nicht wunderbar? God richly supplies us with all things to enjoy. Gott reicht uns alles reichlich da zum Genuss. But many Christians don't experience this rich increase from the Lord. Aber viele Leute, viele Christen erfahren diesen Reichtum nicht. Because we set our hearts on riches, weil wir unsere Herzen auf Reichtümer richten. Maybe we can close a few of these windows here just so I can hear myself. We set our hearts on riches. Also wir sind mit unseren Herzen bei den Reichtümern. Even though we wouldn't consider ourselves rich. Obwohl wir uns nicht als reich bezeichnen würden. I looked up the average income of different countries today. Ich habe mir das Durchschnittseinkommen von verschiedenen Ländern angesehen. Do you know what the highest average income is in the world, in what country? Wisst ihr, in welchem Land das höchste Durchschnittseinkommen erzielt wird? I'll let you guess. Ich lasse euch raten. Is it the United States? Sind es die Vereinigten Staaten? Norway? Norwegen? Switzerland? Schweiz? Or Bermuda? Oder Bermuda? How many people say Switzerland? Wie viele sagen die Schweiz? How many people say Norway? Wie viele sagen Norwegen? How many people say United States? Wie viele Vereinigte Staaten? How many people think Bermuda? Und wie viele glauben, dass es auf den Bermudas ist? It's Bermuda. Also auf den Bermudas. Yeah. Number two is Luxembourg. Am zweiter Stelle steht Luxemburg. The average income over 36,000 euro yearly. Durchschnittseinkommen mehr als 36.000 Euro pro Jahr. That's over 3,000 euro a month. Das sind also mehr als 3.000 Euro im Monat. They didn't give the figure on Bermuda. Also sie haben die Zahlen nicht bei den Bermuda-Inseln genannt. Norway is number three. Norwegen liegt an dritter Stelle. Switzerland number four. Switzerland, also Schweiz an der vierten with Stelle. With over 33,000 euro. Mit über 33.000 Euro. United States number five. Dann die Vereinigten Staaten an fünfter with Stelle over 31, mit 31.000 Japan Euros. Number seven, Japan an siebenter with Stelle over 28,000 Euro mehr per year. Als 28.000 Euros pro Jahr. Sweden is number 11, Schweden liegt an elfter Stelle with almost 24,000, mit beinahe 24.000 Euro. Austria is 16th, Österreich liegt an 16. Stelle with over 22,000, mehr als 22.000 Euro. That's 1,800 Euro monthly. Das sind 1800 Euro pro Monat. That is 10 times the amount of Russia. Und das liegt aber ums Zehnfache höher als das, was in Russland the average verdient Russian wird. Has der durchschnittliche Russe monthly $180 a month. Hat im Monat durchschnittlich eben $180 zur Verfügung. Now Hungary is down 67th. Ungarn ist an 67. Stelle gereiht. €5,000 a year income. Und zwar 5000 Euro pro Jahr als Einkommen. This is from 208 countries. Das ist nun eine Statistik von über 208 Ländern. Poland over 4000. Polen hat über 4000 Euro. Turkey just over 2. Türkei über 2000. Russia just over 2. Russland auch mehr als 2000. With 180 a month. Also 180 Euro pro Monat. Right. Romania just around 2. Dann Rumänien just around 2000. Also so ungefähr 2000. The Philippines not even 900. Auf den Philippinen verdient man im Durchschnitt nicht einmal 900 Euro. Nigeria 266. In Nigeria 266 Euro. Ethiopia is the last. Und Äthiopien kommt an letzter Stelle. With $75 a year income. 75 Euro pro Jahr Einkommen. Now, 75 euros a year income. 75 Euro pro Jahr Einkommen. Now half of these nations. Nun die Hälfte dieser Länder of 208 von 208 Ländern receive under $2,000 a year income. Also hat unter diesen $2,000 Durchschnittseinkommen im Jahr. And that and those nations include China. Und diese Nationen beinhalten auch China, India, Indien, Pakistan and Nigeria, und Nigeria, which together make up 41% of the world's population. Die zusammen 41% der gesamten Weltbevölkerung ausmachen. It's pretty amazing. Ist ziemlich erstaunlich. Would you consider us rich or poor? So würdet ihr euch als reich bezeichnen oder als arm? We have, what is it again, a month? Austria. Also was verdienen wir im Monat hier? €22,217 a year income. Also 22.217 Euro im Jahr Durchschnittseinkommen. €1,851 a month. 1.851 Euro im Monat. Instruct those who are rich in this present world not to be conceited. Also den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf gebiete, nicht hochmütig zu sein. And I was wondering, conceited about what? Und ich habe mich gefragt, hochmütig in welchem Bezug? Like the word is hoopse phronio. Hoopse lo phronio. Das Wort im Griechischen heißt hoopse lo phronio. It means to, it's only it occurs twice in the Bible. Das kommt nur zweimal in der Bibel vor. To be high-minded. Nämlich sehr hochmütig zu sein. It means to not let anything alarm you. Also nichts was dich aus der Fassung bringt. Do you want to open these windows again? I think the traffic is dying. Not let anything alarm you. Also lasst nichts euch da aus der Fassung bringen. It means you're kind of like very secure in your riches. Das heißt, du bist sehr sicher in deinen Reichtümern. Now, last week we talked about storing your treasures in heaven. So letzte Woche haben wir davon gesprochen, was es bedeutet, Schätze im Himmel zu sammeln. And look at verse 18. Schaut euch den Vers 18 an. Instruct them to do good. Verse 18. Instruct them to do good, to be rich in good works, to be generous and ready to share. Also sage ihnen, Gutes zu tun, reich zu sein, in guten Werken, freigebig zu sein. But look at verse 19. Aber seht euch den Vers 19 an. Storing up for themselves the treasure of a good foundation for the future. Indem sie sich selbst eine gute Grundlage auf die Zukunft sammeln. So that they may take hold of that which is life indeed. Um das wirkliche Leben zu ergreifen. Do you think that Paul is directly quoting from Matthew 6 here? Glaubt ihr, dass der Paulus hier direkt aus Matthäus 6 zitiert? Where the Lord said, store your treasures in heaven? Wo der Herr sagt, sammelt euch die Schätze im Himmel? He commands us, store your treasures in heaven. Er gebietet uns das. Er sagt, sammelt euch die Schätze im Himmel. Paul is quoting right from him. Paulus zitiert ihn hier. He believed this. Er glaubte das. And the principle last week was this. Und das Prinzip von letzter Woche war folgendes. When it hurts on earth, Wenn es hier auf Erden wehtut, it counts in heaven. Dann zählt es im Himmel. And that's with all I can do with my time and energy. Und das bezieht sich auf alles, was ich tun kann, meine Zeit, meine Energie. And what I possess. Und alles, was ich besitze. And at the end of the message last week, I was challenging everyone. Und am Ende der Botschaft von letzter Woche habe ich jeden herausgefordert, that we would take up Malachi 3:10. Dass wir Malachi 3:10 hernehmen. If you turn there with me. Und wenn ihr dorthin blättert mit mir. God challenges us. Da fordert uns Gott heraus. To test him. Ihn zu prüfen. That we would bring the whole tithe to his storehouse. Dass wir eben den gesamten Zehnten in sein Vorratshaus bringen sollen. We talked about how the principle of tithe. Wir haben vom Prinzip des Gebens des Zehnten it's gesprochen. Not a respecter of persons. Dass hier es kein Ansehen der Person gibt. It hits the rich as it hits the poor. Weil das trifft den Reichen genauso wie den Armen. We talked about how important it is. Wir haben darüber gesprochen, wie wichtig es ist. And this is what I want to talk about tonight. Und über das möchte ich heute Abend sprechen. To honor God in our giving. Gott in unserem Geben zu ehren. Last week, bring the whole tithe. Also letzte Woche hieß es, bringt den gesamten Zehnten. Turn to Malachi 3, right there, we'll read it. Blättert einmal hin zu Malachi 3:10. I've taught in the past this. Ich habe in der Vergangenheit immer Folgendes gelehrt. Which I actually don't teach now, but it was kind of culturally sound, you know. Also was ich eigentlich jetzt nicht mehr tue und was eben einfach der Kultur gemäß war. I was trying to help people into the principle of tithing. Ich habe versucht, die Leute sozusagen hineinzuhieven in dieses Prinzip des Gebens des Zehnten. I've been tithing ever since I was 19 years old. So seit ich 19 Jahre alt bin, habe ich den Zehnten gegeben. I've always given God the first. Ich habe Gott immer von den Erstlingen gegeben. And I've never lacked anything. Und mir hat es niemals an irgendetwas gemangelt. I'm blessed in, on every side I can imagine. Auf allen Seiten erlebe ich Segnungen. And I was trying to ease people into this way of thinking. Ich habe eben versucht, die Leute da hineinzubringen in diese Art des Denkens. Without shocking people. Ohne sie gleich zu schockieren. Or having people's unsaved families complain. Oder dass die Leute, die Familien dieser Menschen, die unerrettet sind, sich vielleicht gleich darüber beklagen. So I thought, well, let's do this. Also habe ich mir gedacht, wir wollen Folgendes machen. Start with 3%. Fangt bei 3% an. And see what God does. Und seht einmal, was Gott dann and when macht. God blesses you, go to 4%. When God blesses you, go to 5%. Wenn Gott euch dann segnet, dann erhöht auf 4% oder auf 5%. And then go to 7, then go to 10, then go to 15. Und dann 7 oder 10 und dann 15. But it doesn't say that here. Aber das heißt es hier nicht. And I got kind of convicted about this. Und dann habe ich da wirklich Überzeugung erlangt in Bezug auf diese Sache. In verse 10 of Malachi 3, Malachi 3, der Vers 10, it says, bring the whole tithe. Da heißt es, bringt den ganzen Zehnten. Not 90% of it, the whole thing. Nicht 90%, sondern das Ganze. Bring the whole tithe into the storehouse. Bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus. So that there may be food in my house. Damit Nahrung in meinem Haus ist. And test me now in this. Und prüft mich doch darin. This is the challenge of God. Da ist die Herausforderung Gottes. Test me now in this, says the Lord of hosts. Und prüft mich doch darin, spricht der Herr der Heerscharen. If I will not open for you the windows of heaven. Ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen werde. And pour out for you a blessing until it overflows. Und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Now I wonder how many people in this room have experienced that blessing. Nun, ich frage mich, wie viele Leute hier in diesem Raum diesen Segen erlebt haben. That God is opening up the windows of heaven toward you. Dass Gott die Fenster des Himmels euch gegenüber öffnet. And pouring out a blessing you can't contain. Und einen Segen ausgießt, den ihr gar nicht fassen könnt. I feel that I'm in that blessing. Also ich fühle mich so, als ob ich in diesem Segen wäre. I feel like God's opened up, he opens up windows for me. Ich fühle mich so, als ob Gott Fenster öffnen würde. I took a credit out on our apartment. Ich habe einen Kredit aufgenommen wegen unserer Wohnung. Someone said take the Japanese yen. Jemand hat mir gesagt, nimm den auf in japanischen Yen. Oh, all right. No, take the Swiss franc. Na, nimm die Schweizer Franken. All right. Ja, okay. What do you think? Was denkst du? Yen, Frank. Jens oder Frank? Lord, what do you think? Herr, was denkst du? I'll take the yen. Ich nehme die Yen. 4 months later, I go to the bank. 4 Monate danach gehe ich wieder zur Bank. Because my friend said switch to the franc. Weil mein Freund ihm gesagt hat, wechsle jetzt auf die Schweizer Franken. Sure. Hey, I'm here to switch to the franc. Ja, sicher mache ich. Also ich bin hier, um auf Schweizer Franken zu wechseln. By the way, did I make any money? Übrigens, habe ich da irgendwie Geld verdient dadurch? Let me check. Ich will mal schauen. Looks in the computer. Er schaut auf seinem Computer nach. He says, yeah, in the last 5 months you made 15,800 euro. Ja, die letzten 5 Monate hast du da 15.800 Euro verdient. I said, what? Ich habe gesagt, was? He said, yeah, the currency shifted and you made some money. Ja, die Währungen haben sich da bewegt, said, und du hast eben Geld dadurch verdient. Can I have it? Ich habe gesagt, kann ich das Geld haben? He says, no, we'll just take it off the end of your credit. Ich sagte, nein, wir werden das dann am Ende abziehen von deinem Kredit. It's great. Wonderful. A window from heaven. Ja, wunderbar, ein Fenster vom Himmel. Not something planned. Nicht etwas, was geplant war. A little surprise from God. Einfach eine kleine Überraschung von Gott. And I could go on and on and on and on and on with these. Und so könnte ich einfach weiter darin fortfahren. The windows of heaven. Die Fenster des Himmels. But to who will God open up the windows of heaven? Aber wem wird Gott die Fenster des Himmels öffnen? To those who honor him. Denen, die ihn ehren. And this is the principle today. Und um dieses Prinzip geht es heute. Last week it was the whole tithe. Letzte Woche war es der ganze Zehnte. But this week, aber diese Woche, the tithe means the first. Das Geben des Zehnten bedeutet, die Erstlinge it's zu geben. It's the first that comes out. Also das Erste, was erworben wird, not the last, verdient wird, nicht das Letzte. Not I hope I have something left over. Nicht, dass ich hoffe, mir bleibt da etwas über dafür. It's the first. Es geschieht zu Beginn. This is why God blessed Abel. Deshalb hat Gott den Segen auf Abel gelegt. Because it was the first, weil es die Erstlingsfrüchte waren. Of his flock. Es war das Schaf seiner Herde. This is why God told Joshua. Deshalb hat Gott dem Joshua gesagt. When you go into the land, wenn du in das Land hineingehst, the first city belongs to me. Die erste Stadt gehört mir. Don't touch anything. Greift da überhaupt nichts an. It belongs to me. Das gehört mir. That's your way of honoring me. Das ist eure Art und Weise, wie ihr mich ehrt. And if we want to be blessed, und wenn wir Segen erfahren möchten, in our finances, in unseren Finanzen, and in our life, und auch in unserem Leben, we have to honor God. Dann müssen wir Gott ehren. 1 Samuel 2:20. 1. Samuel 2:20. If we honor God, he will honor us. Wenn wir Gott ehren, wird er uns ehren. If we despise God, he will despise us. Wenn wir Gott verachten, wird er uns verachten. This is why Eli said to Hannah. Deshalb hat der Eli zu der Hannah gesagt, may the Lord give you many more children in place of the one you dedicated to the Lord. Der Herr möge dir mehr Kinder geben anstelle dieses einen, den du dem Herrn gewidmet hast. It's the same principle. Es ist dasselbe Prinzip. May the Lord give you much more to replace what you have dedicated to God. Der Herr möge dir mehr geben anstelle dessen, was du ihm hingegeben hast. And God is saying, if you want to be in my economy, und Gott sagt, wenn du mich als also wenn du in meiner Wirtschaft denken möchtest, if you want to be in my economy, so wenn du in meinem Wirtschaftskreislauf sein möchtest, if you want to be under the blessing, wenn du unter diesem Segen sein möchtest, where the windows of heaven open toward you, wo die Fenster des Himmels für dich geöffnet werden, then you honor me, dann ehre mich first, dann ehre mich zuerst, above everything, vor allen anderen Dingen. And this is Proverbs 3:9. Und das finden wir in Sprüche 3:9. It says, honor the Lord from the first of your wealth. Da heißt es, ehrt den Herrn von den Erstlingen eures Wohlstandes. So that your barns may be full. Damit eben deine Scheune voll ist, deine Speicher voll sind. It doesn't say, honor the Lord. Da heißt es nicht, ehrt den Herrn first, zuerst, and then try to survive on what's left. Und versucht dann mit dem, was übrig bleibt, zu überleben. Honor the Lord first. Ehrt den Herrn zuerst. He deserves it. Er verdient es. And then survive on the rest. Und dann versucht zu überleben mit dem Rest. God says, honor me. Aber Gott sagt, ehrt mich. First. Ehrt mich zuerst. And I'll pack your barns. Und ich werde eure Speicher füllen. I'll fill your vats. Ich werde diese Kälte fließen lassen. I'll open the windows of heaven. Ich werde diese Fenster des Himmels öffnen. And I'll pour down a blessing on you that cannot be contained. Und werde einen Segen ausgießen auf euch, den ihr nicht fassen könnt. Sometimes I wonder if God didn't pour a financial blessing on our church. Manches Mal frage ich mich, ob Gott nicht einen finanziellen Segen auf unsere Gemeinde ausgegossen hätte. Because I've never quite preached it like this before. Wenn ich also eben nicht ausgegossen hat, weil ich es vielleicht nicht vorher so gepredigt habe. I mean, God blesses me. Ich meine, ja, Gott segnet mich. I go to the States. Ich fahre in die Vereinigten Staaten. Someone says, God wants me to give this to you. Und jemand sagt zu mir, Gott hat mir gesagt, ich soll dir das geben. I have a need. Ich bete, ich habe eine Not. Some miraculous way, auf ganz wunderbare Weise God meets my need. Trifft dann Gott auf mich in dieser Not. When we first came here, als wir hier zum allerersten Mal herkamen, came on our life savings. Da kamen wir mit unseren Ersparnissen. We ran out of money. Wir hatten kein Geld mehr. My wife said, how are you going to pay the bills? Meine Frau hat gesagt, wie sollen wir nun die Rechnungen zahlen? I said, just go to the mailbox. Ich habe gesagt, geh einfach zum Briefkasten. It'll be there. Dort wird schon sein. It was always there. Es war immer dort. Always we went to the mailbox. Jedes Mal, wenn wir zum Briefkasten gingen. My wife said, I need a thousand shillings. Meine Frau hat gesagt, ich brauche 1000 Schilling. Mailbox. Briefkasten. She went to the mailbox. Sie ging zum Briefkasten. Two letters. Zwei Briefe. Opens the first one. Sie öffnet den ersten. $50. $50. Actually, we needed $100. So eigentlich haben wir $100 gebraucht. She opens the first one. There's a $50 bill in there. Also sie öffnet den ersten Brief. Es befindet sich eine $50 Note darin. Okay. Open the second one. Sie öffnet den zweiten Brief. A $50 check. Ein Scheck über $50. Like God knew. So als ob Gott wüsste. And the principle of the windows of heaven. Und das Prinzip der geöffneten Fenster im Himmel. Is that you won't figure out how God will bless you. Ist, dass du es nicht erfassen wirst, wie Gott dich segnen wird. Talk to anybody who is living in God's economy. Sprich mit irgendjemand, der in Gottes Wirtschaft lebt. Who honors God first from their income. Der Gott zuallererst mit seinen Einkommen ehrt. And they'll tell you, I don't know, it just increased. Und dieser Mensch wird dir sagen, ich weiß nicht wie, es ist einfach mehr geworden. I just have more. Ich habe einfach mehr. A lot more. Ich habe viel mehr. It's like when Peter had to pay the tax for the Lord. Das ist so, wie der Petrus die Steuer zahlen sollte für den Herrn. In Matthew 17. In Matthäus 17. And the Lord said, actually, I don't have to pay tax because I'm part of the royal family. Der Herr hat dann gesagt, eigentlich brauche ich keine Steuer zahlen, weil ich bin ja Mitglied der königlichen Familie. But anyway, let's just pay it so we don't offend anybody. Aber okay, wir wollen die Steuer zahlen, damit da niemand vielleicht angegriffen ist. I don't have any money. Aber ich habe kein Geld. Go down to the lake. Nun geh zum See. And cast your hook out. Und wirf deine Angel aus. The first fish you catch. Den ersten Fisch, den du fängst. Open his mouth. Öffne seinen Maul. And you'll find money in it. Und du wirst darin Geld finden. And go pay the tax. Und dann zahl die Steuer damit. That's the windows of heaven. Das ist das Fenster des Himmels. You won't figure it out. Du wirst dir nicht vorstellen können, wie. But if we honor God first. Aber wenn wir Gott zuallererst ehren. God will bless us. Dann wird uns Gott segnen. Over abundantly. Im Übermaß. But why can't we do it? Aber warum schaffen wir das nicht? Because we're rich. Weil wir reich sind. Even though we don't think we are. Obwohl wir glauben, dass wir es nicht sind. We're just so familiar with it. Wir sind aber so sehr vertraut damit. But if we could spend some time in these other countries, we'd realize how rich we are. Aber wenn wir nur ein wenig Zeit verbringen könnten in diesen anderen Ländern, wäre uns bewusst, wie reich wir sind. We're trusting in our riches as our security. Wir vertrauen auf unsere Reichtümer als unsere Sicherheit. We're looking at our retirement and the money we've saved. Und wir schauen auf unsere Ersparnisse, die wir haben. And God says, why don't you look to me? Und Gott sagt, warum schaut ihr auf mich? Warum schaut ihr nicht auf mich? I supply richly. Ich versorge euch ganz reichlich. All things to be enjoyed. in allen Dingen und ihr sollt sie genießen. We don't think like this. Aber so denken wir nicht. God is there, we are here. Gott ist dort, wir sind hier. And we've separated our finances from God. Und wir haben unsere Finanzen getrennt von Gott. But when the Lord met little Zacchaeus, aber als der Herr den kleinen Zacchaeus traf, the little guy who climbed up the sycamore tree, der kleine Mann, der auf diesen Maulbeerbaum kletterte, und der Herr kam, and he said, "Hi, Zacchaeus." Er sagte, "Hallo, Zacchaeus. Today I'm going to have dinner in your house." Heute werde ich bei dir zu Abend essen. And everybody started grumbling. Und jeder hat begonnen, so sich zu räuspern. Oh, he's going to have dinner with a sinner. Und zu murmeln und hat gesagt, was mit einem Sünder wird er speisen? Zacchaeus comes down. Der Zacchaeus steigt vom Baum herab. And he said, "Lord." Und sagt, Herr. I'm going to give half of my possessions to the poor. Die Hälfte meiner Besitztümer werde ich den Armen geben. And if I have cheated anybody, I'm going to give them four times back. Und wenn ich irgendjemand betrogen habe, will ich es ihm vierfach rückerstatten. And the Lord said the most amazing thing. Und der Herr sagt das Allererstaunlichste danach. Salvation has come to your home. Die Rettung ist in dein Heim eingekehrt. The Lord, der Herr, could discern his spiritual condition, konnte seine geistliche Verfassung erkennen, by his relationship to his finances, anhand seiner Beziehungen in den Finanzen. Today salvation has come to you. Heute ist zu dir die Errettung gekommen. Lord, thank you. Herr, danke. Thank you for coming to my home. Danke, dass du zu mir nach Hause kommst. I'm going to love my wife. Ich werde meine Frau lieben. I'm going to love my kids. Meine Kinder lieben. I'm going to go to the synagogue every Saturday. Jeden Samstag werde ich in die Synagoge gehen. Thank you, thank you, thank you. Danke, danke, danke. He didn't say that. Das hat er nicht gesagt. He talked about his money. Er hat über sein Geld gesprochen. I'm going to give half of it away. Er hat gesagt, ich werde die Hälfte weggeben. If I cheat anyone, they get four times. Wenn ich jemand betrogen habe, will ich es ihm vierfach ersetzen. Salvation has come to this man's house. Die Rettung ist in dieses Haus gekommen. Because his God is no longer his money. Weil sein Gott nicht mehr länger das Geld ist. His God is the true God. Sondern sein Gott ist der wahre Gott. Now when we get our income, so wenn wir unsere Einkommen erhalten, what is my attitude? Welche Einstellung habe ich da? The boss pays me. Also mein Chef bezahlt mich. I get a gift from someone. Ich erhalte ein Geschenk von jemand. I get an inheritance. Ich mache eine Erbschaft. Do I honor God from the first? Ehre ich Gott von diesen Erstlingsfrüchten? Here's my money. Da ist mein Geld. Do we do this? Machen wir das? Okay, what belongs to the Lord? Gut, was gehört dem Herrn? That belongs to the Lord. Das gehört dem Herrn. If it hurts, it counts. Wenn das weh tut, dann zählt es. Does it hurt? Tut's weh? It hurts initially. Es schmerzt am Anfang. Ooh, how much was that? Oh, wie viel war das? Ooh, that hurts. Oh, das tut weh. Remember the five aspirins though. Erinnert euch an die fünf Aspirin Tabletten. Number one, to the degree I give. Also Punkt 1, in dem Maß, wie ich gebe, it blesses another. Segnet es jemand anderen. If I give someone 1 euro, wenn ich jemand 1 Euro gebe, it doesn't hurt me, das tut mir nicht weh, and it hardly helps them. Das hilft auch kaum jemand anderen. You give the church 1 euro, wenn du der Gemeinde 1 Euro gibst, you don't feel it, dann spürst du das nicht. We don't feel it. Wir spüren es nicht. Give the church 1000 euro, wenn du der Gemeinde 1000 Euro gibst, you feel it, dann spürst du das. And we feel it. Und wir spüren das. Principle number one. Number two. Das erste Prinzip. Zweites Prinzip. It blesses God. Es segnet Gott. Because we're trusting him. Weil wir ihm vertrauen. Number three, it blesses me. Punkt 3. Es segnet mich. Because I have the joy of giving it. Weil ich die Freude habe, es zu geben. Number four, I'm storing treasure in heaven. Punkt 4. Ich sammle mir Schätze im Himmel. I've been tithing since I was 19. Also ich gebe den Zehnten, seit ich 19 all Jahre alt bin. All that pain. All diese Schmerzen. All that pain. All diese Schmerzen. Is up there. Die sind all da oben. Up there. Alle in sind the da books. Oben. Alle da oben niedergeschrieben. 27 years of pain. 27 Jahre Schmerzen. Is up there. Sind da oben. All that like, ooh boy, what I could buy with this. Ah, was ich mit dem kaufen könnte. To the Lord. Dem Thank Herrn. You, Lord. Danke, Herr. Honoring the Lord first. Den Herrn allzuerst And number ehren. Five, remember. Und Punkt 5. God counts me worthy. Erinnert euch daran, Gott erachtet mich als würdig, of giving more increase. Mir einen Zuwachs zu geben. So he trusts me. Also er vertraut mir. But why don't we Bless God first. Aber warum ehren wir Gott nicht zuerst? Because we live above our means. Weil wir über unsere Verhältnisse leben. Why do we live above our means? Warum leben wir über unseren Verhältnissen? Either ignorance, entweder aus Unwissenheit, or arrogance, oder Arroganz. One of the two. Eins von den beiden. Either we don't know how to have a budget. Entweder wissen wir nicht, wie wir ein Budget anlegen sollen. Or we're just proud. Oder wir sind einfach stolz. Because we gotta have what the neighbor has. Weil wir einfach haben müssen, was auch der Nachbar hat. A budget. Ein Budget. Before you buy something. Bevor du etwas kaufst. Ask yourselves these questions. Frag dich folgende Fragen. Number one. Punkt 1. Can we afford this? Können wir uns das leisten? Can I afford that car? Kann ich mir dieses Auto leisten? You know the best way to live is like this. Wisst ihr, die beste Art und Weise zu leben ist folgende. Give your 10% to God, the whole thing. Gib die vollen 10% Gott. Then take out some offering. Dann nehmt ein bisschen Geld raus für die Spenden. Then take out some savings. Dann versucht Dinge zu sparen. And save. Und versucht das and eben then zu live ersparen. On the rest. Und lebt von dem Rest. And what you have right there is your means. Und was du eben da hast, das ist dein dir zur Verfügung stehendes Geld. But that's not how we do it. Aber so machen wir es nicht. We look at everything we have. Wir schauen uns alles an, was wir haben. And then we try to stretch it beyond what we have. Und dann versuchen wir das noch ein wenig auszuweiten, über das Maß hinaus. So we live on credit cards. So wir leben von Kreditkarten. In debt. Wir leben von Schulden. Driving cars we can't afford. Wir fahren Autos, die wir uns nicht leisten können. Wearing clothes we can't afford. Wir tragen Kleidung, die wir uns nicht leisten können. Giving gifts we can't afford. Geben Geschenke, die wir uns nicht leisten können. Living in apartments we can't afford. Leben in Wohnungen, die wir uns nicht leisten können. In houses we can't afford. In Häusern, die wir uns nicht leisten können. And we forfeit the privilege of honoring God from the first. Und wir vergessen dieses Prinzip, Gott von den Erstlingen zu ehren. And we live our whole life. Wir leben unser ganzes Leben. Oh, we get through somehow. Ja, irgendwie kommen wir da durch. But nobody was blessed. Aber niemand wurde gesegnet. God wasn't blessed. Gott wurde nicht gesegnet. I was never blessed with the privilege of giving. Ich wurde niemals gesegnet mit dem Privileg des Gebens. I have no treasures in heaven. Ich habe keine Schätze im Himmel. And I'm not found faithful by God. Und ich werde von Gott nicht als treu erachtet, to use me as a steward. Dass er mich als Verwalter verwendet. I'm completely untrustworthy. Ich bin da einfach nicht vertrauenswürdig. If God gave me an increase of some kind, wenn Gott mir da irgendwie Zuwachs zuteil werden ließe, opened up the windows of heaven, die Fenster des Himmels öffnete, I would just consume it. Dann würde ich das einfach verschlingen. I wouldn't even think of God. Ich würde gar nicht an Gott denken. Und das ist die Art, wie wir leben müssen. Und so müssen wir aber leben. God gets his portion first. Gott bekommt zuerst seinen Anteil. Boy, we have to really go through what's called a paradigm shift here. Wir müssen da wirklich einen Bezugsrahmen wechseln sozusagen. But God is for us. Aber Gott ist für uns. And I don't know if I had people raise their hands today. Und ich weiß nicht, ob heute Leute die Hände gehoben haben. I don't know how many people here are really living under the blessing of God. Ich weiß nicht, wie viele Leute hier wirklich unter den Segnungen Gottes leben. So I'll repeat the challenge from last week. Also ich wiederhole die Herausforderung von letzter Woche. Take the next 7 months. Nehmt die kommenden 7 Monate. See, some people can't even do this because they're way beyond their means already. Und manche können das gar nicht machen, weil sie schon weit über ihre Verhältnisse leben. Like you're so stretched out financially, das heißt, in finanzieller Hinsicht seid ihr schon so über eure Maßen, that you can't honor God. Dass ihr Gott gar nicht ehren könnt. But you can downsize. Aber du kannst dich da reduzieren darin. Take the next 7 months and downsize. Also ihr könnt die kommenden 7 Monate hernehmen und das reduzieren. Right? Downsize your spending. Also reduziert eure Ausgaben. Ask yourself these questions. Can I afford this? Und stellt euch diese Fragen. Kann ich mir das leisten? And still tithe and give offerings to God? Und noch immer den Zehnten geben und auch Spenden geben. Number two. Punkt 2. Is this a priority? Ist das eine Priorität? To buy this thing? Das zu kaufen? Or should I save the money, for example, for my children's teeth or something? Oder sollte ich vielleicht dieses Geld für die Zähne meiner Kinder aufheben? Or their education or something? Oder für die Erziehung oder sonst was? Some other well-being. Einfach anderes. Is this a priority? Hat das wirkliche Priorität? Number three, does my spouse know? Dann Punkt 3, weiß mein Partner davon? Does she agree or he agree? Ist oder sie damit einverstanden? Well, I'm not married. Nun, ich bin nicht verheiratet. Get some counsel. Dann hol dir einen Rat. Find someone who can agree with you. Such dir jemanden, der mit dir darin übereinstimmt. If you don't know how to spend your money. Wenn du nicht weißt, wie du dein Geld ausgeben sollst. And number four. Punkt 4. Am I willing to wait on God? Bin ich bereit, auf Gott zu warten? Give God a chance before you spend the money. Gebt Gott wirklich eine Chance, bevor ihr das Geld ausgibt. Lord, my child needs a bicycle. Herr, mein Kind braucht ein Fahrrad. That's a priority. Das hat wirkliche Priorität. Wait a minute, you should pay the rent. Moment mal, du solltest ja die Miete zahlen. You should pay the heating bills. Du solltest die Rechnungen zahlen für die Heizung. You can't buy your son a or your daughter a bicycle. Kannst deinem Sohn oder deiner Tochter jetzt kein Fahrrad kaufen? Wait a minute. Moment mal. God's never going to bless this. Gott wird das niemals segnen. This is not stewardship. Das ist keine Verwaltung. Honor God. Ehre Gott. And then wait on him. Und warte auf ihn. Let him know the need. Lass ihn von deiner Not wissen. Lord, my daughter needs a bicycle. Herr, meine Tochter braucht ein Fahrrad. And I have the money. Und ich habe das Geld. But should I spend the money on this? Aber soll ich das Geld dafür verwenden? I'll give you a few weeks. Ich gebe dir ein paar Wochen dafür. I'll wait. Ich warte. A month. Ich warte einen Monat. Would you do a miracle? Wirst du ein Wunder wirken? Maybe we'll find the bicycle. Vielleicht werden wir das Fahrrad finden. And we'll use the money on something else. Wir werden das Geld für etwas anderes verwenden. At least these four principles. Also zumindest diese vier Prinzipien. Can we afford this? Können wir uns das leisten? Is this a priority? Hat das wirkliche Priorität? Does my spouse agree? Weiß mein Partner davon und ist er einverstanden? Can we wait on God? Können wir auf Gott warten? Is this too hard? Das ist zu schwierig. Is it too hard? Ist es zu schwierig? The blessings that we forfeit. Die Segnungen, die vor uns liegen, cannot even be expressed. Die können gar nicht ausgedrückt werden. And this applies to everybody. Und das lässt sich auf jeden anwenden. We should teach our children to honor God. Wir sollten unsere Kinder darin lehren, Gott zu ehren. They get 5 Euro for their birthday. Wenn die 5 Euro bekommen an ihrem Geburtstag, Johnny, give God his. Johnny, gib das, yes, was Gott gehört. Honor God first. Ehre Gott zuerst. God will open up the windows of heaven. Gott wird die Fenster des Himmels öffnen. If we don't grasp this principle as a church, wenn wir dieses Prinzip als Gemeinde nicht erfassen, we will work and work and work and work and work hard. Dann werden wir arbeiten, arbeiten, arbeiten, schwer arbeiten. We'll never go anywhere. Aber wir werden nirgendwo hingelangen. Never. Nirgendwo. Because God will honor us. Weil Gott uns nicht ehren wird. We can fill this chapel 6 times a weekend. Wir können diesen Raum hier 6-mal am Wochenende wirklich voll bekommen. Now when we were, I'll just close with this. We were 50 people. Also ich möchte mit Folgendem abschließen. Als wir 50 Leute waren, 15 years ago, vor circa 15 Jahren, and I was telling people, und ich habe den Leuten gesagt, we can have 100 people on a Sunday night. Wir können am Sonntagabend 100 Leute haben. We can have 100 people on a Sunday night. Wir können 100 Leute haben am Sonntagabend. We can have it. Wir können das haben. We can believe God for it. Wir können Gott darin vertrauen. And someone said to me, da hat mir jemand gesagt, I don't want 100 people. Ich möchte keine 100 Leute haben. I like it just like it is. Ich mag das so, wie es ist. Do you know why? Und wisst ihr warum? Because you were not number 51. Weißt du warum? Weil du nicht der 51. bist. I like it just like it is. Ich mag das so, wie es ist. But you were not 101. Ja, aber du bist nicht der 101. 200 was just fine. 200, das war wunderbar. Yeah, but you were not 201. Ja, aber du bist nicht der 201. And there are people throughout this city that would love to be in our community. Und da gibt's Leute in dieser Stadt, die würden sich das so wünschen, in dieser Gemeinschaft zu sein. And God wants to pour out a blessing. Und Gott möchte einen Segen ausschütten. But he won't do it. Aber er wird es nicht tun. Unless we as a church, bis wir als Gemeinde, honor him first. Ihn zuerst ehren. Honor God first. Ehrt Gott zuerst. And find joy in it. Und findet darin Freude. Wow. I just got 10,000 euro from my grandmother. Ich habe soeben erst 10.000 Euro von meiner Großmutter erhalten. Wow. Thank you, Grandma. Danke, Oma. Oh, danke, man. Oma. What did the preacher say? Was hat der Prediger gesagt? Lord, Herr, here is 1,000 for you. Hier sind die 1,000 für dich. And there is another 200 in the offering for some special need. Und noch weitere 200 für die Spende, für eine ganz besondere Not. Now I only have 8,600. Jetzt habe ich nur 8,600. Only? Nur? I only got 8,600. Ich habe nur 8,600. If you're thinking naturally. Wenn du so in natürlicher Gesinnung denkst. But if you're smart. Aber wenn du klug bist, you realize that when you honor the Lord first, erkennst du, wenn du den Herrn allzuerst ehrst, he honors us back. Dann ehrt er uns wiederum. And that 10,000 und diese 10,000 may have come, sind vielleicht gekommen, because the Lord put it on someone's heart. Weil es der Herr jemand aufs Herz gelegt hat. Proverbs 21:1. Sprüche 21:1. The Lord turns the hearts of kings. Der Herr wendet die Herzen von Königen. So, let's pray. Also lasst uns beten. Father in heaven. Vater im Himmel. We have a short time on earth. Wir haben hier kurze Zeit auf Erden. So many things to learn about you. So viele Dinge gibt es über dich zu wissen. And your kingdom is such a mystery. Und dein Königreich ist solch ein Geheimnis. We thank you, Lord. Wir danken dir, for Herr, your patience with us, für deine Geduld mit uns and for blessing us with so much. Und dass du uns mit so vielen Sachen gesegnet hast. We are surely a rich people. Wir sind wirklich reiche Leute. We thank you for this country, wir danken dir für dieses Land, that we can live in, in dem wir leben dürfen. Maybe there's somebody here tonight, vielleicht ist jemand hier heute Abend. And if you died, und wenn du stirbst, you don't know where you'd go. Dann weißt du nicht, wo du hinkommst. That's why Jesus came. Deshalb ist Jesus gekommen. He came to shed his blood. Er ist gekommen, um sein Blut zu vergießen. To die for our sin. Um für unsere Sünde zu sterben. So that we could have the gift of eternal life. So dass wir die Gabe des ewigen Lebens haben können. If you'd like to pray with me tonight, wenn du heute Abend mit mir beten möchtest, I would like to pray for you. Dann möchte ich für dich beten. Say, God in heaven, sage einfach, Gott im Himmel, forgive me, vergib mir. Cleanse me of my sin. Reinige mich von meiner Sünde. I want to know you. Ich möchte dich kennenlernen. I want to walk with you. Ich möchte mit dir gehen. When I die, und wenn ich sterbe, I want to be with you. Möchte ich bei dir sein. I want to be in heaven. Ich möchte im Himmel sein. I want to have treasure there. Ich möchte dort meine Schätze haben. Save me. Errette mich. And cleanse me. Und reinige mich. And if you're a believer tonight, und wenn du heute Abend gläubig bist, and this message frightens you, und dir diese Botschaft Furcht einflößt, because your faith is small, weil dein Glaube klein ist, pray with me tonight, dann bete heute Abend mit mir, that God would enlarge your faith, dass Gott deinen Glauben vergrößern möge. Father in heaven, Vater im Himmel, faith comes by hearing, der Glaube kommt durch das Hören, and hearing by the word, und das Hören durch das Wort Gottes. Give us a desire to meditate on your word, gib uns dieses Verlangen, über dein Wort nachzusinnen, on what you've written, über das, was du geschrieben hast, so that our faith can be strengthened, so dass unser Glaube gestärkt werden kann, that we can enter into your economy, dass wir eintreten können in diese göttliche Wirtschaft and experience these blessings, und diese Segnungen erfahren können, not just for our sake, nicht nur um unseres Willen, but for the sake of others, sondern um anderer Willen. Thank you, Lord, tonight. Danke, Herr, heute Abend.